Deutschlandfunk Nova. Update. Die Briten sind ja bekanntlich viel, aber in einer Sache exzellent, nämlich im Wetten. Sie wetten sehr, sehr gerne und zu allem Vornamen von Royal Babies oder ob die Welt zum Beispiel vor dem Jahr 2000 endet, wann der erste Mensch auf dem Mond rumwandert und so weiter und so fort. Und gerade tut sich da ein ganz neuer großer Wettmarkt auf. Die ganzen Bets and Gambles zum Brexit. Da wird auf Premierminister, Parteivorsitzende und sogar auf eine hungernde Bevölkerung gewettet. Pascal aus unserem Team hat sich es genauer angeschaut für uns. Zu welchen Brexit-Themen wird denn am meisten gegambelt? Naja, die größte Wette ist natürlich, wird Großbritannien die EU bis zum 29. März verlassen oder nicht? Zu 79% sagen die Buchmacher wohl, wird das nicht passieren. Das hat mir der Brite Mike Smithson erzählt. Er ist nämlich Chef der Seite politicalbetting.com. Und in den vergangenen 7 Tagen war da mit Wetteinsätzen von 1 Million britischer Pfund das britische Völkchen unterwegs. Platz 2 bei diesen Wetten macht dann natürlich die Wette aus, wird es ein zweites Referendum geben? Da sind die Chancen wohl gestiegen auf 35% laut Buchmachern. Just in den vergangenen 24 Stunden, also leichter Stimmungswechsel gerade. Die Briten sind sehr, sehr wettverrückt. Muss man einfach so festhalten. Aber konntest du eigentlich auch ausmachen, seit wann das so ist? Ja, das ist ja ein Volkssport und früher gab es das natürlich auch schon in Hinterzimmern. Dann durften die das ganz offiziell ab Mai 1961, da haben dann so Wettshops geöffnet und die sind dann wirklich aus dem Boden geschossen. Ja. Also 100 haben da pro Woche aufgemacht. Bis 1968 allein hat es dann irgendwann 15.000 Shops gegeben. Es gab dann mehrere Gaming Acts, Gambling Acts, also so Gesetzesnovellierungen bis in dieses Jahrtausend hinein. Und heute gibt es aber immer noch 8.500 sogenannte Betting Shops, laut Statistikportal Statista. Ergebnis also, die Briten wetten immer noch wie die Wilden. Ja. Jetzt nehmen wir uns da nicht aus. Wir Medien ziehen auch schon mal den ein oder anderen Buchhalter heran. Vor den Oscars zum Beispiel oder Literatur-Nobelpreise in der Vergangenheit. Wie aussagekräftig ist das denn? Man könnte ja auch sagen, gut, wettlustige Wetten halt. Ja, könnte man sagen. Das klingt jetzt natürlich so nach ein bisschen so Twitter-Feed-Analyse. Ne? Wie ist die Stimmungslage? Irgendjemand schreit hysterisch rum. Aber bei diesen politischen Wetten, da sind wohl wirklich auch Profis am Werk, die sich um politische Wetten kümmern, sagt Mike Smithson. The people who are betting on this. Die Leute, die da wetten, sind meist involviert in der Politik und informiert über Politik. Aktive Politiker und ihre Mitarbeiter zum Beispiel. Es ist ein gut informierter Markt. Beim Brexit sind es also nicht einfach Leute, die sagen, ich wäre für oder gegen den Brexit, sondern die analysieren, was wahrscheinlich passiert. Das machen die ja, um Geld zu gewinnen. Ja, Mike Smithson hat mir da einfach auch mal so das prominenteste Beispiel genannt aus der jüngsten Zeit. Eben die Nacht des Referendums damals. Irgendwann stand ja fest, okay, der Brexit soll wohl kommen, laut Wille der Bevölkerung. Und um circa 4:30 Uhr morgens britischer Zeit ist das Pfund abgesackt gegenüber anderen Währungen. Ja, da haben also die Devisenhändler reagiert. Bei den politischen Wetten aber sind die Quoten schon um 2:30 Uhr in der Nacht umgekippt. Ja. Mhm. Diese Wettenmärkte waren also im Grunde 2 Stunden früher dran und anscheinend auch besser informiert. Und das ist sogar von vielen Forschern untersucht worden. Mhm. Also bei diesen Wetten, Deal or No Deal, bei den Wetten geht's, würde ich jetzt mal sagen, relativ rational zu. Bist du auch auf was gestoßen, was ein bisschen abstrus ist in Sachen Brexit? Ja, da wird zum Beispiel gewettet, ja, ob die Briten demnächst wegen des Brexits hungern werden. Das sind dann mal mehr, mal weniger beängstigende Szenarien natürlich, erzählt mir Rupert Adams vom großen traditionsreichen Wettanbieter William Hill. Medical supplies will run short, which we believe they will. Medizinbedarf wird rar. Wir glauben, das wird so sein. Supermarktregale werden leer sein. Da haben wir ein paar Details hinzugefügt. Was fehlen wird, ist französischer Käse und Frankfurter Würstchen. Aber okay, die meisten Wetten in dem Bereich sind ernst. Ja, also mal mehr, mal weniger Detail, mal mehr, mal weniger realistisch. Aber solche Wetten macht eigentlich kaum ein echter Gambler am Ende mit. Die verschwinden oft sogar wieder vom Markt, wie man so sagt. Aha. Warum das? Man könnte jetzt auch einfach verrückt sein und außer Laune heraus wetten? Ja, könntest du, nicht als echter Buchmacher, denn wenn du dir diese großen Wetten anschaust, dann sind die immer sehr klar, ja, Brexit mit oder ohne Deal, Brexit oder in der EU bleiben, und das ist kein Zufall, hat mir Mike Simpson gesagt. It's very difficult actually to define a bet. Es ist sehr schwierig, so eine Wette exakt zu definieren. Die Buchmacher finden das selbst sehr schwierig. Es gab ein paar Versuche, aber diese Wetten haben sich nicht lange gehalten, weil man sie einfach nicht exakt definieren kann. Ja, genau deshalb haben ja diese Wetten auch einen exakten Stichtag oft, ja. May am 1. April 2019 immer noch Premierministerin oder ein zweites Referendum bis genau Ende 2019. Also wir halten fest, die Briten, sie wetten, was das Zeug hält. Ist einfach so, ist geschichtlich gewachsen auch dort. Und oft wetten da bei diesen Wetten Experten mit, sodass die Quoten schon aussagekräftig sind. Erklärt hat uns das alles Pascal Fischer aus unserem Team. Deutschlandfunk Nova. Update.